Gut, also kurzes Fazit, also habt ihr jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, wir sind eigentlich keine revolutionäre Interessenvertretung von Callcenter-Arbeiterinnen, also und wir sind auch keine Spezialistin eigentlich für Callcenter, also wir wissen sehr viel, wir haben sehr viel Erfahrung gemacht und das es gibt halt auch relativ wenig Gruppen, die sich jetzt da richtig drum kümmern. Die Berliner Callcenter-Offensive, habt ihr vielleicht mal gehört, das ist noch so eine Gruppe, die bei diesen auch Konflikten dabei waren, die Marco genannt hat, bei Audio Service und Hotline. Und es gibt natürlich gewerkschaftliche Schwerpunktgruppen, die da irgendwie versuchen, da was zu machen, aber letztendlich ist das nicht unser Ding. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Veranstaltungen machen und erzählen, dass wie viel wir jetzt darüber wissen oder so, sondern eigentlich geht es halt wirklich darum, irgendwie zu gucken, wo liegen in den Auseinandersetzungen und Callcentern dann auch Ansätze eben für so eine neue Konfliktualität, neue Kämpfe, auf die wir uns beziehen können, wo so eine Hoffnung auch drin aufkeimt. So, das ist eigentlich das, was wir wollen. Und wir wollen auch irgendwie gucken, dass halt da, wo es Konflikte gibt, wir uns so darauf beziehen, dass wir halt nicht in so einem beruflichen oder betrieblichen, sektoralen oder Standortgrenzen bleiben, so, ne, sondern das auch immer wieder so reinbringen, hier, ne, was ihr jetzt mitmacht, das machen die in Italien, deswegen der Bezug auch zu diesen anderen Gruppen, da sind die Bedingungen Callcenter auch so oder so anders, dass man kann so einen Austausch herstellen und so sehen wir eigentlich mehr unsere Aufgabe, also solche Bezüge herzustellen. Und weiterhin gilt halt unser Vorschlag eigentlich, dass wir sagen, das, was wir jetzt als Untersuchung machen, was die Italiener, mit denen wir zusammenarbeiten und die Engländer halt auch machen, zum Teil, weil sie unseren Vorschlag aufgegriffen haben, zum Teil, weil sie in anderen Bereichen, Fabriken und so selber so Untersuchungen machen, das ist auch weiter unser Vorschlag an andere Gruppen. Also sich genau bestimmte Sektoren anzugucken, da einzugreifen und zu intervenieren. Also Untersuchung heißt für uns eigentlich immer auch, dann mit in die Diskussion rein und sich selber als Arbeiterin darin bewegen. Ne? Also nicht Untersuchung, nicht als sowas von oben, von außen. So, das war eigentlich jetzt so ein bisschen Fazit. Ich weiß nicht, müssten wir mal vielleicht kurz sammeln. Also jetzt wäre vielleicht erstmal Zeit für ein paar Verständnisfragen oder so Anmerkungen von euch. Von euch im Callcenter gearbeitet? Also jetzt ich, von uns beiden ich, aber aus der Gruppe hab die Mehrzahl im Callcenter gearbeitet. Von euch? Niemand. Du? Ja. Aha. Nee, ich finde es schwierig. Also dadurch, dass ich ein Jahr im Callcenter gearbeitet habe, aber nebenbei Studentin bin. Und wenn ich mir meine Arbeitskollegen angucke, erstens mal gab es bei uns, also ich habe im Reuterweg gearbeitet, das hier früher Diatel Direkt hat firmiert mit Holland, um so keinen eigenen Börsengang machen zu müssen, sondern einfach die Holländer sich aufkaufen lassen oder wie man es auch immer nennt. Betriebsrat gibt es nicht. Die Fluchtration ist so hoch, dass so eine Arbeit überhaupt nicht machbar ist. Also die wenigen Geister, die wach dafür wären, die sind gegangen. Also die gehen wieder. Und deshalb denke ich, so eine Arbeit oder aufzurütteln, ich weiß es nicht jetzt, wie es in anderen Callcentern ist. Also ich habe jetzt nochmal, das war kein Callcenter, aber der Ablauf war von der Struktur ähnlich bei MyQ-Warehouse gearbeitet, auch über das Telefon und so. Aber ich finde, so eine konstante Arbeit und Rechte irgendwie deutlich zu machen. Also wenn man so in so einen Job reingeht, dann guckt man ja erstmal, was sind da für Strukturen, was kann ich, was darf ich und orientiert sich so. Und aber um wirklich aktiv zu werden, sind die wenigsten lang genug da und die lange da sind, denen fehlt der Intellekt oder der Mut. Also wenn ich der deutschen Sprache nicht mächtig bin, werde ich mich mit meinem Tele-Ober-Marketing-Schnick-Schnack-Callcenter-Agent nicht anlegen und bin froh, dass ich den Job habe. Ja. Oder es wird einfach clever auch so gemacht, dass SMT ist mit der Innung zusammen und macht diesen Callcenter-Agent als anerkannte Ausbildungsschiene und damit sind die 2 Jahre verpflichtet, in der Firma zu bleiben. Und ich werde mich nicht anlegen mit der Firma. Also erstens mal, also ich meine, ich hatte das Glück, ich habe 20 Stunden die Woche gearbeitet und bin da fröhlich rein und fröhlich wieder raus und habe Donnerstag schönes Wochenende gebrüllt und mir den Hals von meinen Kollegen zugezogen und gedacht, ich wäre völlig mürbe, wenn ich das jeden Tag 8 Stunden machen würde. Also eine Stunde als Petra Huber, dann als Tanja Scholz von der Telekom oder für AOK Sachsen-Anhalt, Brandenburg und wen auch immer. Ja. Und also ich meine, ich habe mich mit meinem Oberleiter wegen dem Bonusverfahren mal angelegt. Und das, was ich gesagt kriege, ja, Frau Schiemann, wenn Sie das nicht so und so per Bankeinzug telefonieren, also ging es um irgendwelche Lose, die man den Leuten aufs Ohr drücken muss, und das per Bankeinzug am Telefon vorrangig, ansonsten per Rechnung. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also ich würde niemandem am Telefon meine Banknummer und meine Bankverbindung geben. Und er hat sich halt beschwert, dass der Schnitt halt per Bankeinzug so schlecht ist. Und dann habe ich das offen gesagt, und weil es gibt ja immer Bonusregelungen, wo dann das Gehalt einfach aufgeschrieben ist. Also Nettos pro Stunde und Kontakte pro Stunde. Das sind die zwei Kriterien, Umstellung und Kontakte. Und wenn man da in beiden Kategorien in einem bestimmten Soll ist, dann kriegt man irgendwie eine Mark oder 2 Mark, je nach dem Projekt, pro Abschluss.